Eine Meldung der südkoreanischen Nachrichtenagenturen am News zufolge veranstalteten am 17. August vor der japanischen Botschaft in Seoul die Mitglieder der Bürgerorganisationen Südkoreas, einschließlich des Vereins der Frauenorganisationen, die Studenten und die Opfer der Sexualsklaverei der japanischen Armee, die 1244. Mittwochkundgebung und warfen entschieden dem Regime vor, durch die schmachvolle Vereinbarung die Verbrechen Japans in der Vergangenheit zu vertuschen und den Opfern Leid zuzufügen. Außerdem gab es vom 1. bis zum 16. August in Deutschland und Chile verschiedene Solidaritätsaktionen wie Meeting, Demonstration und Ausstellung für die richtige Lösung der Sexualsklavenfrage der japanischen Armee.